Samstag. Der Mensa-Podcast. Ja, moin! Da sind wir wieder zurück. Deutschlands erfolgreichster und beliebtester Mensa-Podcast. Back in the game. Also ohne Rivals. Ja. Ja. Und keiner ist so bescheuert und fängt 2020 einen Mensa-Podcast an. Ja. Immer die beste Mensa in Deutschland. Wir haben gerade festgestellt, dass wir bisher 8 Folgen aufgenommen haben, ohne dass die Mensa überhaupt geöffnet hat. Das heißt, wir haben 8 Folgen gemacht, ohne dass wir überhaupt ein Thema hatten quasi. Das ist fast auch die Hälfte unserer Karriere, aber nur fast. Also ab Folge 22 haben wir mehr Folgen gemacht, die ohne Mensa stattfanden, als mit. Das ist ein einschneidendes Datum. Ja, also bitte, liebe Mensa, habt Mitleid mit uns. So. Also macht bitte auf. Macht mal bitte wieder auf. Da müsst ihr uns auch mal nach uns richten jetzt. Also es ist hier. Es wird Zeit. Ja. Wir machen das ja nicht nur zum Spaß. Wir versuchen uns hier eine Existenz aufzubauen und es werden uns nur Steine in den Weg gelegt von Seiten der Mensa. Ja, ich meine. Auch die Anfragen an den Koch, ob er mal vorbeikommen will, noch nie was zurückbekommen. Ja. Ja, vielleicht hätten wir nicht von der wedontcare@pinksauce.de Mail schreiben sollen. Naja. Die ja nach wie vor existiert. Richtig, richtig. Also kann nach wie vor schreiben. Was euch so bedrückt, was euch auf dem Herzen liegt. Ja, Themenwünsche oder auch Essen, die wir vielleicht mal vorschlagen, ja, die gekocht werden können irgendwann. Oder ihr seid bestimmt auch teilweise gar nicht einverstanden mit unseren Urteilen über diverse Essen, die wir ja schon leider lange nicht mehr kundtun konnten, aber ja, es wird auch wieder eine Zeit geben, in der das... Vielleicht sollten wir, jetzt ist die 20. Folge, aber vielleicht sollten wir uns mal wieder vornehmen, über Essen zu reden. Ja, nächstes Mal dann. Das wäre auch also unser Kernthema dann. Niemand interessiert sich für unsere soziokulturellen, politischen Unterhaltungen hier. Man merkt es an den Hörerzahlen. Je mehr wir irgendwie in allgemeine Themen abgedriftet sind, desto rapider sind die gesunken. Aber heute ist auch ein Erfolgsrezept der Corona-Zeit wieder zurück. Und zwar trinken wir Alkohol, während wir aufnehmen. Ah, richtig. Und das ist ja erfahrungsgemäß immer irgendwie lustiger geworden dann. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es der Folge danach wirklich gut getan hat, aber es hat mehr Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es macht auch mehr Spaß zuzuhören, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Schon, in diesem Sinne, Bros. Die Gastro hat mir auch gemacht. Jo, was könnte man denn heute so besprechen? Gibt's News? Ah, es gibt News. Es gibt News. Um Studenten direkt. Vorgänge in Nordrhein-Westfalen. Was denn? Ja, drop erstmal in NRW-News. Hast du doch gesagt, oder? Die Mensa Münster hat anscheinend ein Lieferservice oder ein To-Go-Angebot. Etabliert. Ja. Kannst du da was zu sagen als ehemaliger Münsteraner? Ich kann da ein bisschen was zu sagen. Und zwar ist es eine Stadt, in der auch sogar mehr Studierende sind als in Freiburg. Das heißt, da sind sehr viele, also ich glaube so knapp 55.000, 45.000 und da sind schon viele Leute auch auf die Mensa angewiesen. Vielleicht war da so auch ein bisschen der Druck aus der Studierendenschaft größer, um da dann auch entsprechend so ein Angebot zu etablieren, dass Essen zum Mitnehmen angeboten werden. Und ich meine, es ist ein Top-Service. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das kann ich jetzt gerade nochmal ein bisschen hier nachschauen. Auf der Startzeit, aber da findet man das, dass die Mensa am Aasee. In Münster ist ein schöner See, da darf man leider nicht baden. Der ist super schön gelegen, da kann man ein bisschen so Tretboot fahren. Aber man darf nicht reinspringen, weil da so eine Alge drin ist. Und dann ist es total scheiße. Sofort tötet, oder? Will da eigentlich. Ja, das ist irgendwie giftig, glaube ich. Giftig. Also du willst Hautreizung. Es sieht auch nicht so, es ist eher ein stehendes Gewässer. Also wie der Seepark auch ein bisschen. Ja, aber es ist deutlich siffiger. Ja, so ein Tümpel. Echt? Ja, aber es ist so ein langgezogener Tümpel und drumherum ist aber die Anlage super schön und die Mensa ist direkt am See mit, man könnte schon eigentlich fast sagen Dachterrasse, aber das ist so eine Balkonterrasse, relativ groß, wo man einen Blick auf den See hat, während man seine Currywurst zum Beispiel isst. Oder die können Currywurst, oder? Sagt jetzt jedenfalls Sebastian, das schwärmt ja eigentlich so. Ja, das... Currywurst jenseits der magischen Frankfurter Linie. Oder Neiße-Linie. Nee, nicht Frankfurter oder. Benrather-Linie, oder wie heißt die? Nee, die Currywurst. Die Currywurst-Linie. Meridian. Der Currywurst-Meridian, wo liegt der? Ich kann nicht so ganz genau lokalisieren, aber der Teil Deutschlands eigentlich in der Mitte wahrscheinlich ungefähr. Ja, mit Tendenz zu, der Süden ist vielleicht ein bisschen kleiner. klein und eigentlich nur Baden-Württemberg und Bayern können es nicht, oder? Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe noch, ich habe noch nicht so viel außerhalb rumprobiert. Also das Problem beim Currywurst-Meridian ist ja, dass wir oft hier rote Wurst als Currywurst verkaufen. Ja, richtig. Und das ist ja eine Abomination of the food. Ja, und das können die Leute im Pott und in NRW und in Berlin auf jeden Fall besser. Da, wo halt die Currywurst so auch kulturell als absoluter Treasure gesehen wird. Ohne Darm. Ja, oder halt, ja, dieses knusprige Äußere. Das ist ohne Darm. Das ist, weil der Darm weg ist. Ja. Ja, das ist nur nicht nur. Auf jeden Fall. Currywurst ist nicht gleich rote Wurst, im Gegenteil. So, das nur am Rand. Jo, wie sieht's aus? Du hast mich da total emotionalisiert. Ja, nee, also ich meine, es gibt viele Infos. Ich muss noch kurz schauen. Aber es ist tatsächlich, hat mich total überrascht. Und hast du den Speiseplan vorhin mal so kurz gelesen? Der war relativ. Also es gibt einen Speiseplan für diese und für nächste Woche und der ist ziemlich umfangreich. Also es gibt auch klassisch die Wochenwechselgerichte und entsprechend kann man sich diese Essen dann abholen. Dann geht hin und nimmt die dann to go mit und kann die dann wahrscheinlich schön am See sich einverleiben oder zu Gemüte führen. Sieht sich doch schön an. Okay. Ja. Und wie ist die Mensa in hier? Also ich bin ein großer Fan gewesen, ehrlich gesagt, weil es gibt auch natürlich wie bei uns mehrere Mensen, aber die am Arsch ist natürlich die beste gewesen. Das ist auch die Geisteswissenschaftler-Mensa, wie in Freiburg, die Mensa in Deutschland. Oder kann man das ist eine gute Frage. Da hatte ich nicht so den Überblick, wo welche Institute muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist schwierig. Ein Jahr. Ja, aber das ist 50.000 Leute. Ich meine, ich weiß nicht, oder die ganze... Das ist doppelt so groß wie in Freiburg. Ich weiß nicht, ich meine, aber ich meine, mein Institut, also Englisch, das war nicht weit weg. Das war schon nahe, wenn sie da unten schon in einem so mit Abstand schwächsam ist. Ab 11.50 sind wir schon. Ja, und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass es da quasi das Gericht, es gibt einen Hauptteil des Gerichts und du hast dann immer die Möglichkeit, zwei Beilagen noch dazu zu nehmen. Das heißt, es gibt mehrere Beilagenoptionen in so kleinen Schälchen wie bei uns der Lolo Rosso Salat. Da sind zum Beispiel Nudeln drin oder vielleicht Kroketten oder auch ein Salat oder du kannst so also Kaisergemüse. Und du kannst dir quasi die zwei aussuchen, die du willst. Ist nice. Frei wählbar quasi. Frei wählbar, genau. Ja. Nice. Also wenn ich jetzt finde, irgendwie das Linsen mit Spätzle, die Spätzle durch den Reis ersetzen will, damit ich Linsen mit Reis geiler finde, dann kann ich das machen. Ja, ich sehe gar, dass hier gar nicht so viel steht. Da steht nur, dass es ab 11.05. einen Außerhausverkauf gibt. Okay. Ich würde niemals Linsen mit Spätzle mit Reis ersetzen. Ich habe gerade auch gedacht, was ist denn los? Das war jetzt halt gerade so. Ja, das kam mir gerade nur so in Sinn als Essen, wo ich jetzt, keine Ahnung, direkt wüsste, was da die Beilage, vorgewählte Beilage ist. Was denn? Wollen wir ein schnelles, ganz schnelles Top 3 Grundnahrungsmittelbeilagen machen? Ja. Okay. Ja. Mit Ranking auch. Ja, mit Ranking. Du musst dich jetzt kurz überlegen. Top 1 bei mir, Nudeln. Also auf der ersten Platz. Ja, wir fangen mal ein bisschen spezifisch. Ich meine, welche Nudeln? Jetzt geht's los. Nee. Welche Nudeln? Nee. Nudeln! Leckere Nudeln, schnell, zack, zack. Okay. Nudeln auch Pasta. Auf 1. Ja. Ja, okay, ja. Bist du dabei? Ich auch dabei. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich sagen soll. Kroketten? Ja. Auf Number One. Geile Beilage. Das stimmt, die Kartoffel haben wir nicht. Die ist bei mir auch. Die ist nirgendwo. Platz minus 1000. Echt? Ich hasse Kartoffel. Oh Mann. Also Platz 2. Ich hasse Kartoffeln. Ja, ich hasse Kartoffeln. Boah, das ist eine starke Emotion. Ja. Hass. Ja. Aber ja, gut. Ja. Ich muss auch sagen, Platz 2 Reis bei mir auch. Ja, auch. Ja, weil es die meisten Gerichten. Komm, sag was anderes, sonst ist es langweilig. Ich stelle ja gerne auch so, ich würde Linsen auch. Ja, Linsen. Ja. Bei dir Platz 3 vermutlich? Platz 3, da muss ich jetzt aber. Ja, wahrscheinlich Linsen, ja. Was sonst noch, gell? Obwohl halt, wenn ich jetzt überlege, geht's. Ah, nee. Platz 3 Couscous. Platz 3 Couscous. Also in Sachen. Gutes Couscous. Können wir jetzt eigentlich. Wir könnten auch Beilagen nehmen, die unsere Leibspeise sozusagen auch teilweise mit wie meinst darstellen. Also Spätzle. Ja, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob das von der Pasta fällt, Spätzle. Ja, nicht, also, aber zum Beispiel dachte ich gerade an Semmelknödel. Ja. Ich liebe Semmelknödel. Ist ein, ja, gut, aber sowas. Aber das gibt es halt nicht oft. Ich meine tatsächlich Grundnahrungsmittel quasi. Okay, ja. Dann, es muss einfach nur gekocht werden, ja, und dann liegt es da. Ja, das meine ich. Muss ich mich bei meinem Platz 3 zwischen Linsen und Kartoffeln entscheiden, weil ich finde. Kartoffeln schon. Was machst du denn? Zum Spargelsaison gerade? Zu was? Keine Kartoffeln. Nee, ja, auf gar keinen Fall. Schön Brot. Brot zum Spargel. Ja. Ein Bauernbrot. Und ein Baguette. Nee, ein schönes Baguette. Schön Spargel anbraten. Zitronik. Die Soße dunkel. Ein Brot am Ende. Lecker. Jetzt sagt er, ich esse halt keine Soße. Hollandaise esse ich halt nicht. Da wird es halt schon schwierig. Ach so. Ja, ich aber auch grüne bin unentschlossen. Ja. Linsen, I love Linsen, love Kartoffeln. Linsen, love. Ja, doch, wahrscheinlich Linsen auf Platz 3. Kartoffeln aber dann Top 5 auch. Aber das machen wir ja nicht. Das ist ja nicht, nicht so viele Beilagen. Doch, wie gesagt, ich Kroketten hast du auch noch, das mit Knödel. Knödel musst du ja auch noch einfach ins Wasser werfen. Denn ja, eigentlich ist alles. Ja, aber man muss da schon noch mehr machen. Man muss da richtig was machen. Ja, man muss die noch aus der Plastikfolie rausholen und dann auf den Teller legen. Mhm. Ja. Hast du deinen Top 3 schon gesagt? Ja, ich würde Kartoffeln nehmen. Ja. Kartoffeln? Ja. Hat der also Kartoffeln? Kartoffeln ist halt was, das kannst du halt in verschiedenen Aggregatzuständen, sag ich mal, zubereiten. Du kannst halt Püree machen, was geil ist. Du kannst aber auch Rissolet-Kartoffeln machen, so im Fett geschwenkt rund noch. Aber du kannst auch Bratkartoffeln oder Wedges oder Pommes. Das zählt ja eigentlich auch zu Kartoffeln. Ja, Pommes. Oder würdest du sagen, es ist eine eigene Kategorie? Ja, nee, zählt auch zu Kartoffeln. Pommes zählt dann auch zu Kartoffeln. Ach, dann? Kartoffeln number one. Auf number one? Nein, nein, okay. Ich esse jetzt nicht Kroketten so auf Pommes, gell? Kroketten sind auch Kartoffeln. Ja. Kartoffeln sind, ja, das sind auch schon tausend Sasser, gell? Stimmt schon. Aber ich esse auf Pasta und ich esse auf Reis, deswegen sind es dann. Ja, aber Schupfnudeln ist zu viel wieder. Da ist noch Ei drin. Ah, okay. Das geht nicht. Es muss schon die Rohzutaten sein. Das wird schon schwierig. Okay, und das war's wieder, eure Lieblingsrubrik. Die Top 3. Das hat jetzt ein bisschen zu lang gedauert, aber ja, ich hab's versucht. Wenn ihr wisst, was das Geräusch war, ja, dann schreibt uns an. Da kommt ihr nur drauf, wenn euer Geburtsdatum vor 1998 war. Ja, sonst habt ihr keine Ahnung, was das ist. Was gibt's zu gewinnen? Einen schnellen Teller vielleicht mal wieder. Wir geben einen schnellen Teller aus, wenn er uns das richtig schreibt. Ja, okay. Auch am Tag deiner Wahl. Ja. Weil nicht jeder Teller ist gleich. Muss nicht unbedingt die Penne alla Reviata sein. Also wir geben auch mal. Lauchnudeln aus. Ja, wenn wir mal ganz großzügig sind. Okay. Ja. Gut. Okay. Noch mehr News vielleicht, die Mensa, nee, nicht die Mensa, das Studentenwerk hat geschrieben, dass die Cafeterien wieder aufmachen an der Uni. Yeah. Quasi ab Montag ist das Café Senkrecht wieder auf. Das heißt, ich mache Homeoffice, fahre mit dem Fahrrad zum Café Senkrecht, trinke meinen Kaffee und fahre wieder zurück. Richtig. Und das, die Schlange im Café Senkrecht ist ja schon vor Corona-Zeiten relativ weit bis zur Tür hat die gereicht. Und jetzt wahrscheinlich einfach mal über den ganzen Platz der weißen Rose. Wahrscheinlich. Wenn der überhaupt, der Platz ist ja auch komplett abgesperrt, der oder? Platz, man weiß gar nicht mehr, wie es da gerade aussieht. Ich war letztens, ich hab da gar nicht drauf geachtet, ich wollte eigentlich. Ist das schon eine Deponie? Oder? Weiß nicht, aber das war ja abgesperrt wegen den Renovierungsarbeiten. Ja, keine Ahnung, wenn mich die Neugier packt, aber eigentlich habe ich keinen Grund. Ich finde, wir können schon mal hingehen. Ich meine, dann holen wir uns ein leckeres Franzbrötchen. Ja. Das war nicht so ein gutes Asthma. Ja, ich vermisse auch die Dame im Café Senkrecht. Die macht immer gute Laune, wenn sie was singt. Ja? Ja. Aber auch ein bisschen furchteinflößend ist sie auch. Überhaupt nicht. Nicht? Nein. Bisschen? Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach die spanische direkte Herzlichkeit. Ja, sehr direkt. Das ist ja direkt und das finde ich eigentlich immer positiv. Aber das ist doch eigentlich mit so einem deutschen Verhalten auch vereinbar. Eben, ist, ne? Also die Andalusier sind eben die deutschen Spanier. Totaler Quatsch natürlich. Im Sinne von direkt, ja. Nee, und ich finde schon, dass da immer noch ein bisschen mehr Augenzwinkern dabei ist, als jetzt, wenn dir jemand irgendwie so direkt was von Latz knallt auf Deutsch, so, keine Ahnung. So beim Abend. Nee, hier stellt man sich an. Ach so. Ja. So. Ja, die können das mit mehr Humor sagen. Die können dich genauso anschnauzen, aber mit mehr Humor. Ja, du weißt halt genau so, oh, okay, oh. Jetzt habe ich mal richtig, meine inneren Löffel kriegt. Meine Kochonis gequetscht. Ja. So ein bisschen, ja, das stimmt natürlich. Ja. Ja. Das will ich auch fast, da will ich auch fast die Bezeichnung Wirbelwind für diese Frau vielleicht etablieren. Aber nein. Ist ein bisschen Insider, aber ja. Seit kurzem ist das Wirbel, wenn sich jemand als Wirbelwind bezeichnet, ist ja höchst negativ. Dann. Das stimmt eigentlich, ja. Sie würde sich selber ja nie so bezeichnen. Wahrscheinlich nicht, ne. Ja. Also Grüße gehen raus, falls sie, du uns hörst. Signora Senkrecht. Signora Senkrecht. Ja, Signora Senkrecht. Ja, ich freue mich schon drauf, mal wieder. Wir gehen einfach fürs Viele. Ja, du hast recht. Okay, ich bin dabei. Jetzt die kommende Woche. Ja, stimmt. Da haben wir auch mal was zum Reden. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch ein wechselndes Angebot. Oh, ja. Ich meine, da gibt es ja manchmal die... Belegte Laugenstange und so Zeug. Ja, und da gibt es auch manchmal die kleinen Mini-Snacks. Da gibt es ja so Schokobrötchen so in Mini. Mhm. So für 1 Euro oder 50 Cent. Boah, die Muffins, die sind echt gut. Die Schokomuffins. Ja, ich sag mal... Natürlich wenn ich ihn gekauft, den komplett gegessen habe, dann bereue ich es manchmal, dass ich mir einen gekauft habe. Wieso? Ja, weil es schon eine richtige Bombe ist einfach. Ja. Das ist schon ein Schlag in die Fresse dann. Aber ich liebe einen Schlag in die Fresse. Wenn jemand mir mit einem Muffin in die Fresse haut, dann sage ich ja her damit. Lecker sind die schon auf jeden Fall. Mega. Ja. Was das auch gibt... Tender, kennt ihr das? Milka Tender. Ja, das war so. Das ewig nicht mehr gegessen. Ich weiß, ich mach's auch nur nicht, weil es zu pervers ist. Eigentlich. Weiß ich das nochmal? Kannst du das nochmal bitte beschreiben? Ich glaube, genau. Das ist wie so eine Biskuit-Schnitte mit Milchcreme, Karamell und dann Schokoguss drüber von Milka. Tender heißt es. Tender. Und das habe ich irgendwie, das letzte Mal wahrscheinlich auch. 5., 6. Klasse oder so mal gegessen. Da habe ich es aber auch erst entdeckt. War eine sehr kurze Phase, wo das sehr gefeiert wurde. Das stimmt, ja. Dann war es ewig weg. Ich habe es nie, mehr wahrgenommen in meinem Universum, jedenfalls nicht. Ja. Und dann sieht man es wieder im Café Senkrecht, wenn man an der Kasse steht. Das kommt doch in so einem Schuber, gell? Das ist so ganz interessant eingepackt. Ja, stimmt. So also Papp. Das kann man so rausschieben. Ja, jetzt weiß ich. Stimmt, das ist also ein bisschen viel, also schon viereckig auch. Gell? Ja. Das ist das gleiche wie die Butterkekse drin. Oder? Ja, nur kleiner. Nur kleiner. Nur kleiner. Und wahrscheinlich so viel Kalorien wie eine ganze Butterkekspackung. Ja, so ein kleines Ding drin. Sehr soft auf jeden Fall. Tender. Oh, okay, also wenn wir da hingehen, hole ich einen Tender. Ich habe früher auch immer gedacht, bei Butterkeks, das war ja dieser Slogan, nur echt mit 52 Zähnen. Ich habe gedacht, die Zähne beziehen sich auf die Zähne im Mund. Ach so. Also quasi der Butterkeks ist nur gut, wenn du noch alle Zähne hast. Ja, aber wenn du 52 Zähne hast, siehst du auch aus. Ja, irgendwann ist schon auch klar geworden. Also 52 Zähne sind ein bisschen viel. Schon mehrere Reihen auch. Ja, richtig. Nur wenn du so ein richtiger Hai-Mensch bist, kannst du diesen Butterkeks eigentlich genießen. Ja. Wir wissen auch alle, dass der weiße Hai am liebsten Butterkekse ist. Ist bekannt. Eigentlich seit schon. Steven Spielbergs Blockbuster. Sharknado. Ja. Okay, ja. Aber ja, cool, ja. Dass es wieder aufmacht, ja. Mal gucken. Ja, okay, dann wenn wir die Frage ist halt, ob es nicht wieder nach einer Woche zumacht, weil keine Sau kommt. Ja, dann okay, dann ich glaub, legen wir das jetzt einfach halt für uns fest, wir gehen dann kommende Woche hin. Glaubst du? Ja, gehen wir mal hin, würde ich auch sagen. Ich glaube, da gibt es auch Leute. Hier ist ein Muffin vielleicht. Und ein Tender. Und, ja, ich esse auf jeden Fall auch einen Muffin und trinke einen grünen Tee. Und eine käsebelegte Laugenstange. Machen wir ein richtiges Mittagessen im Café Senkrecht. Ja, stimmt. Ja. Nehmen wir so ein Tablett einfach mit. Und stellen es dann so hin, da gibt es ja so eine Reling. Reling. Ja, oder so eine Ablage. Ein bisschen um die Luft schnuppern, meinst du? Ja. So ja, als, auch mal wieder da gucken, was da los ist. Es eigentlich. Geht so, wer kommt überhaupt? Wer hat es gelesen und wer sagt, ich gehe jetzt mal zum Café Senkrecht? Weil das sind ja die treuen Leute eigentlich. Das muss man schon noch berücksichtigen. Also die Leute, die jetzt kommen, das sind die real Café Senkrecht Menschen. Es gibt bestimmt so, wie wir so Mensa-Ultras sind, gibt es bestimmt auch Leute, die so Kaffee senkrecht Ultras sind, die deshalb so krass abfeiern. Und die jetzt schon seit jeden Tag am Handy sitzen, wann macht Senkrecht wieder auf? Also ich sitze zwar nicht die ganze Zeit am Handy, aber ich bin schon auch ein Kaffee Senkrecht Ultra. Okay, starten dann ein Podcast-Nebenprojekt über das Kaffee Senkrecht. Ja. Stimmt, ich habe ja gesagt, ich breche mein Studium ab und mache jetzt Hauptprofessor, hauptberuflich Podcasts, die 30 Woche. Leute anhören. Jeden Mittwoch, der große Kaffee Senkrecht Podcast. Wow. Wie könnte der Name sein? Waagrecht. Wow. Wow. Ich bin in der Wortassoziation. Ist gekauft. Waagrecht. Der Pitch ist gekauft. Jetzt komm, ja, der Podcast. Das war nicht mal eine Sekunde überlegt. Ja, das ist für den ersten Input. Ja, finde ich auch. Das ist schon gut. Finde ich auch. Kann man auch gutes Logo sich überlegen. Wenn du mir zwei Sekunden geben würdest, dann wäre es nicht besser. Aber trotzdem kann ja mal gesagt werden. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich bin gespannt, ja. Ja. Das ist schon Anfang nächster Woche dann, oder? Und welches Kaffee macht noch auf? Also für uns relevant nur senkrecht. Okay, ja. Also die restlichen, die ist halt so hier, Institutsviertel, PH. Also Kaffee Europa bleibt zu. Also manches aber das ist nicht unsere Hörerschaft, ja. Auch die was? Sind, also unsere Hörerschaft interessiert sich nur für die Geisteswissenschaft. Aber wir interessieren uns ja nur für uns selber natürlich. Und ja, stimmt. Das stimmt, ja. So sind wir. Ja, das stimmt alles, schon. Das ist ohne jegliche Ironie, habe ich das gerade gesagt. Stimmt. Interessiert mich sonst eigentlich auch nichts. Ja. Gut. Mit diesem Schlusswort würde ich sagen, oder? Machen wir mal eine kürzere Version. Die Batterie ist auch schon wieder leer. Ja, das ist immer convenient. Auch nochmal vielleicht der Aufruf, bitte spendet. We need some batteries. Batterien. Also. Bis jetzt haben wir noch keine bekommen. Stimmt. Mm-mm. Postfach 20110 In Mainz. Das ist der Hügel, was ZDF drauf ist. Also Lercheberg. Lercheberg. Lercheberg. Da haben wir unser Studio. Ja. Wir traveln auch ganz schön viel für euch. Ja, aber wir machen immer abwechselnd. Also machen es abwechselnd. Wir fahren immer einmal du, einmal ich. Ja, einmal gehen wir nach Mainz und einmal kommt Mainz zu uns. Also das Team halt. Der Produzent, wir müssen Regisseur, ja am gleichen Ort sein. Die Maske. Ja, stimmt. Wir sehen nämlich unglaublich gut aus. Damn. Das könnt ihr schon auch vermuten bei den Stimmen, aber wir sehen unglaublich gut aus. Ja. Außer ich halt, wie ein Dorftrottel. Paulina, das hast du angerichtet. Guck mal, dein Selbstwertgefühl ist im Keller. Sozusagen bei 0 von 5 Sternen. Und schon wieder haben wir am Schluss rumgeredet. Ja. Jetzt aber wir können ja wieder outfaden. Das sagst du jedes Mal. Neues Favorite Ending Tool. Das ist auch gut. Das Neue um den Schluss rumreden ist am Ende sagen, ja, wir können ja auch outfaden. Weil ich meine, die meisten, die uns hören, die kennen das ja. Weil man hat eine Präsentation, man will zum Ende kommen und kommt nicht auf den Punkt. Und dann labert man noch ein bisschen an und denkt man, das sage ich jetzt auch noch. Und dann, und dann wird man immer leise mit der Stimme. Und dann sagt man selber aus. Das wäre mal ein geiles Ende von so einer Uni, dass wir einfach immer leiser werden. Das ist schon nicht schade, dass ich nicht mehr im ersten Semester bin, sonst würde ich das direkt aus. Und dann mitten im Satz irgendwann aber aufhören, wenn man nur so ein Flüstern ist. Das wäre schon funny. Ja. Ich glaube, dann würde man realisieren, wie viele Leute überhaupt zuhören. Oder? Ich glaube, es fällt schon auf, wenn dann irgendwann relativ leise wird im Raum. Also. Ja. Da fällt es dann auch selbst im letzten. Jetzt fange ich zwar wieder voll an, aber ich hatte auch mal so einen Lehrer, der das wirklich sehr bewusst genutzt hat. So. Wenn es ihm zu laut wird, wird immer leiser gehen. Ich weiß, das kommt auch ein bisschen weird rüber oftmals. So. Aber das hat funktioniert. Also funktioniert besser als laut werden, glaube ich. Ja, das hört sich komisch an, vor allem wenn man so eine Horde pubertierende Chaoten vor sich sitzen hat. Aber es funktioniert. Ja. Ja. Glaube ich auch, ja. Ja, also an alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer, probiert es mal aus, eine Top-Methode. Ja. Nächstes Mal gibt es eine andere. Die Neumann-Methode. Einen anderen Trick. Die Neumann-Methode. Mhm. Und an die erste Semester, euer erstes Referat, lasst es einfach ausfaden. Ja, bitte. Kein Juck. Macht euch ein bisschen mehr Spaß in dem. Ihr werdet viele Seminare haben und die laufen meistens relativ ähnlich ab. Ja. Also macht euch einfach ein bisschen Spaß an aus der ganzen Sitzung, weil ich meine, Referate auch Spaß. Und Hashtag YOLO. Das versteht ihr nur, wenn ihr vor... Oh, jetzt fragt man YOLO. 2008 geboren sein. Wahrscheinlich, ja. Okay. Okay, in diesem Sinne. YOLO. Also, ciao. Adios.